نقول الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، طيب، wenn ich mich nicht irre, haben wir den 45. Fajr-Unterricht. Den 45. Dars von den Fajr-Unterrichten. Stimmt das? Na. Von Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Wir sind beim 9. Hadith an Abi Hurairata radiallahu anhu, qal, sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ma nahaytukum anhu, fajitanibuh, wa ma amartukum bihi, fa'tu minhu ma istata'tum, fa'innama ahlaka alladhina min qablikum, kathratu masailihim, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Also von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er sagte: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen, was ich euch verboten habe, so meidet es. Und was ich euch befohlen habe, so tut davon, was ihr könnt. Denn diejenigen, die vor euch waren, sind ins Verdorben gegangen durch ihr viel Fragen und ihr Streiten Streiten oder ihre Uneinigkeit bei ihren Propheten oder über ihre Propheten, überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Tay, Malikum Sa'am. Ibn Rajab, Rahimahullah, sagt weiter: Und das Ersichtliche ist, dass das, was gekommen ist, von der Bevorzugung der Unterlassung der Verbote über das Tun von den guten Taten, dass damit gemeint wird, die Nawafil der guten Taten, yani die Sunna, die freiwilligen Taten. Okay? Dass die Unterlassung der Verbote sind nur bevorzugt auf die Sunna-Taten. Ansonsten sind die Pflichttaten besser als die Unterlassung der Verbote. Ansonsten sind die Pflichttaten besser als das Unterlassen der Verbote, weil die guten Taten, sind selbst damit bezweckt. Jedoch die Verbote, das was verlangt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, ist das Gegenteil, yani nicht, dass sie nicht existieren. Und deswegen benötigt das Unterlassen der Verbote keine Absicht, keine Nähe, im Gegensatz zu den Taten, yani die guten Taten. Und deshalb war die Unterlassung der Taten, yani der Pflichten, der Unterlassung der Taten kann Kufr werden, wie Unterlassung des Tauhids und wieder die Unterlassung von Arkan al-Islam oder von einigen, was wir vorhin oder bereits erwähnt haben. Im Gegensatz zu der Begehung von den Verboten, so erfordert das selbst nicht den Kufr, so erfordert das selbst nicht den Kufr. Das wird bezeugt von der Aussage von Ibn Umar. لَرَدُّ دَانِقٍ مِّنْ حَرَامٍ أَفْضَلُ مِّنْ مِئَةِ أَلْفٍ تُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dass man einen, yani Senfkorn sozusagen von Haramgeld zurück an die Leute oder an ihr Recht zurückgibt, ist besser als 100.000, die fi sabilillah gespendet werden oder ausgegeben werden. Und von einer der Salaf ist, dass er sagte, das Unterlassen von ein bisschen von dem, was Allah verabscheut, ist lieber oder ist mir lieber als 500 Mal, als 500 Hajj, 500 Mal auf Hajj zu gehen. Yani. Und Maimun ibn Mahran sagte, das Gedenken Allahs mit der Zunge ist gut und besser ist. Und besser als dies ist, dass der Diener Allah gedenkt bei der Sünde. Und so hält er sich zurück davon. Und so hört er damit ja nicht auf, bevor sie begeht. Okay? Und Ibn Mubarak sagte, لَإِنْ لِأَنْ أَرُدَّ دِرْهَمًا مِنْ شُبْهَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ أَلْفٍ وَمِئَةِ أَلْفٍ. Okay? Also, dass ich einen einzigen Dirham vom Zweifelhaften ablehne, okay, oder zurückgebe, brauche ich nicht, ist mir lieber, als dass ich mit 100.000 und 100.000, bis er 600.000 aufgezählt hat, spende. Ja, er erzählt, er sagt 100.000, 100.000, 100.000, bis er 600.000 aufgezählt hat, dass er einen einzigen Dirham ablehnt von Shubha, ist ihm lieber, als dass er 600.000 spendet. Und Umar ibn Abdulaziz sagte, die Gottesfurcht oder die Frömmigkeit ist nicht Qiyam al-Layl und Fasten von Tag, in der Nacht zu beten und am Tag zu fasten, und das Vermischen zwischen dem und dem. Jedoch, die Gottesfurcht ist, dass du das oder dass man das tut, was Allah verpflichtet hat, und die Unterlassung von dem, was Allah verboten hat. So, wenn neben dem oder mit dem eine gute Tat ist, so ist das Gutes über Gutes. Oder wie er gesagt hat. Okay? Und er sagte auch, Umar ibn Abdulaziz, ich wünschte, dass ich nur die 5 Gebete bete, außer den Uter, yani mit den Uter. Ja? Und dass ich die Zakah verrichte und dass ich danach keinen einzigen Dirham spende und dass ich die verpflichtende Zakah entrichte und nur das, sonst spende ich gar nichts. Ja? Und dass ich Ramadan faste und dass ich danach keinen einzigen Tag faste, niemals. Und dass ich die einzige verpflichtende Hajj, der Hajj des Islams, von den Säulen des Islams, verrichte und dann nie wieder Hajj mache, und dann begebe ich mich zu das, was von meinem Unterhalt überbleibt, oder von meiner Kraft unterbleibt, von meinem Unterhalt oder von meinem Geld überbleibt, und ich lasse es bei dem, was Allah mir verboten hat, und ich unterlasse es, ich halte mich davon fern. Er wünscht sich, dass er nur die Pflichten, die Säulen des Islams macht, und nur die, und dann sich von den Sünden fern hat, ist ihm lieber als Vermischung mit dem und dem. Und der Gesamtheit ihrer Wörter oder ihrer Aussagen weist auf die Meidung der Verbote, selbst wenn sie wenig ist, weist darauf, dass die Meidung der Verbote, auch wenn sie wenig sind, besser ist als das Viele und dass man viel von den empfohlenen Gehorsamkeiten oder guten Taten begeht. Ja, nee, bei den Salaf war das so, dass man die Verbote, auch wenn es nur wenige sind, meidet, ist besser, als dass man viele gute empfohlene Taten macht, neben die Verbote. Denn die Meidung der Verbote ist Pflicht. Und dies ist eine empfohlene Tat. Ja, nicht keine Verpflichtung. Und eine Gruppe von den späteren sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ich euch etwas verboten habe, dann meidet es. Und wenn ich euch was befohlen habe, dann macht davon, was, wie viel ihr könnt, weil die Einhaltung des Befehles geschieht nur durch eine Tat. Und die Tat hängt, und die Existenz der Tat hängt von Bedingungen und Ursachen ab. Und einige davon sind vielleicht nicht möglich, sind nicht, hat man die Fähigkeit nicht dazu. Ja? Deswegen ist die Bedingung dafür, ja? Und deswegen hat er es bedingt mit der Fähigkeit dazu. Ja? So wie Allah die den Befehl der Gottesfurcht mit der Fähigkeit dazu auch bedingt hat. So wie Allah Azza wa Jalla sagt, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, so fürchtet Allah, so viel ihr könnt. Surat al-Taghabun, Vers Nummer 16. Und in Surat al-Hajj sagt er, oder über al-Hajj sagt er, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Ja? Und für Allah ist über die Menschen verpflichtet, der Hajj zum Bayt, yani zu Kaaba, wer dazu fähig ist, einen Weg dazu zu finden. Ja, wer fähig dazu ist, und die Fähigkeit unterscheidet sich in vielen Arten. Surat Al-Imran, Vers 97. Ja? So hat Allah Azza wa Jalla den Befehl mit der Gottesfurcht immer mit der Fähigkeit bedingt. Was aber den Verbot betrifft, so ist das, was verlangt ist, dass es nicht existiert. Und das ist der Grundsatz. Und das ist der Grundsatz. Kann ich sagen. So ist das Bezweckte, dass das Ursprüngliche oder Grundsätzliche, ja, das, was nicht existieren soll, dass es weiter bleibt. Ja, und das ist möglich. Und da ist nichts, was, wozu man nicht die Fähigkeit dazu hat. Yani, was die Verbote betrifft, so gibt es nichts, wozu man nicht die Fähigkeit dazu hat. Und darüber ist auch Bedenken. Und darüber ist auch Bedenken, denn, Ibn Rajab sagt, denn der Rufer oder das, was zu den Begehungen von Sünden, was einen zu den Sünden, zu der Begehung von Sünden bringt, ja, kann stark sein. Ja, der Grund für die Begehung von Sünden kann stark sein. Und der Diener, ja, kann keine Geduld haben, ja, das zu unterlassen. Ja. So benötigt die Zurückhaltung davon, da dann eine starke Anstrengung, die dann, die vielleicht ja nicht sehr schwer für die Seelen ist, als die bloße Dschihad gegen Nafs, gegen bei den oder die Anstrengung der Seele bei den Begehungen der Gehorsamkeit. Ja, ne, manche Menschen ist für ihn es schwerer, ja, bei bestimmten Sachen, bei bestimmten Verboten, dass er sie unterlässt, ja, und die Anstrengung für ihn ist da schwerer, als dass er die Gehorsamkeiten, ja, erfüllt. Und deshalb gibt es oft welche, der sich anstrengt und ja, tut gute Taten Und er ist nicht stark genug, die Verbote zu unterlassen. Und deswegen sagte, und Omar radiallahu anhu wurde gefragt über Leute, die die Sünde begehren, jedoch nicht danach handeln. Yani, sie begehren nur die Sünde, aber sie tun sie nicht. Er sagte, die sind Leute, deren Herzen Allah für die Gottesfurcht geprüft hat. Sie, für die ist Vergebung und gewaltiger oder großer Lohn. Und Yazid ibn Maisara sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einigen der Bücher, O du Jugendlicher, yani vor dem Islam, yani, ja, O du Jugendlicher, der seine Lust lässt, ja, der seine Jugend, ja, der während seiner Jugend sich anstrengt oder seine Jugend opfert für mich, ja, du bist bei mir wie einigen meiner Engel. Okay, du bist bei mir, yani in der Stufe von einigen der Engel. Weil das eine große Sache ist. Und das ist, wallahu alam, das ist jetzt nicht von Ibn Rajab, aber das ähnelt auch dem Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam über die sieben Leute, die Allah azza wa jalla am jüngsten Tag beschattet, an dem Tag, wo es keinen Schatten gibt, außer sein Schatten, subhanahu wa ta'ala. Und davon ist, Shabun nasha'a fi ta'atillah. Ein Jugendlicher, der aufwächst in der Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. So ist das ähnlich, inshallah, mit dem. Ibn Rajab sagt weiter, und er sagte, wie stark ist die Lust im Körper? Sie ist wie das Brennen des Feuers. Okay? Und wie können die Leute oder die Jugendlichen davon errettet werden. Und wenn man das überprüft, oder wenn man dies überprüft, oder yani, anschaut, oder yani, das Resümee darüber ist, dass Allah die Diener von den Taten nicht verpflichtet, wozu sie keine Fähigkeit haben, die über ihre Kraft liegt. Ja, Allah azza wa jalla verpflichtet das nicht. Und er hat von ihnen vieles unterlassen oder abgelassen von den Taten mit der bloßen, weil sie so anstrengend sind, als Entschuldigung für sie und als Barmherzigkeit für sie. Was aber die Verbote betrifft, so hat Allah keinen entschuldigt, sie zu begehen, weil das, was ihn dazu ruft und was ihn dazu bringt, ja, wegen das, was ihn dazu bringt, oder weil die Lust und Begierde zu stark ist. So hat Allah damit nicht entschuldigt, sondern hat sie verpflichtet, sie auf jeden Fall zu unterlassen. Ja? Und dass das, was er erlaubt hat, von das Verzehren von den verbotenen Speisen beim Notfall, was ihm am Leben hält, was den Menschen am Leben hält, ist nicht wegen Lust und Begierde, sondern damit er am Leben bleibt. Und von her kennt man die Richtigkeit von dem, was Imam Ahmad gesagt hat, inna nahya ashadda min al-amr. Das heißt, der Verbot ist härter als der Befehl. Und es wurde von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert, von Hadith von Thauban und andere, dass er sagte, istaqimu wa lan tuhsu, yani lan taqdiru ala al-istiqamati kulliha. Yani, seid gerade, seid aufrichtig, seid auf dem geraden Weg. Ja? Und ihr werdet nicht fähig dazu sein, die Gesamtheit der Geradlinigkeit einzuhalten. Okay? Und es wurde auch von Al-Hakam und Al-Hakam bin Hazn al-Kulfi überlieferte. Er sagte, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und war mit ihm Al-Jum'ah, yani Freitagsgebet. Ja? So stand Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stützend auf einen Stock oder auf einen Bogen, mit dem man schießt. Ja? Ja? So hat er Allah gelobt, ja? Und so hat er Allah gelobt mit leichten, guten, gesegneten Worten. Und dann sagte er: O ihr Menschen, ihr werdet nicht aushalten. Und ihr werdet nicht alles tun, was ich euch befehlen habe. Jedoch versucht volltrefflich zu sein. Yani versucht immer das Richtige zu treffen. Ja? Und habt frohe Botschaft. Yani, wenn ihr euch anstrengt, ja, das Richtige immer zu treffen, ja, so verkündet der Prophet sallallahu alaihi wasallam dafür frohe Botschaft. Yani, dass Allah azza wa jal mit seiner Barmherzigkeit den Rest vergibt, ja, und yani, die Stufen erhöht. Überliefert von Imam Ahmad und Abu Dawud. Und in seiner Aussage, sallallahu alaihi wasallam, wenn ich euch etwas befehle, dann macht davon, wie viel oder bekommt oder macht davon, wie viel ihr könnt, ist ein Hinweis oder ein Beweis darauf, dass wer unfähig ist, ja, alles, die Gesamtheit von oder die vollständig das was befohlen ist, ja, vollständig zu tun, und er ist fähig zu einem Teil davon, so muss er diesen Teil, wozu er fähig ist, machen. Und das ist erklärt in Abhandlungen wie At-Tahara, die Reinheit, so wenn er fähig ist, ja, zu einem Teil davon, und er ist unfähig zu dem Rest, entweder weil zum Beispiel Wasser nicht vorhanden ist oder wegen Krankheit in einem seiner Gliedmaßen und so weiter, ja, so muss er das machen, wozu er fähig ist, und für den Rest macht er Tayammum. Und für den Rest macht er Tayammum. Sei es denn in Wudu, yani Gebetswaschen oder Ghusl, nach dem, was bekannt ist, yani nach der Allgemeinen, nach der Allgemeinheit, nach der Aussage der Allgemeinheit der Gelehrten. Ja? Das heißt in Wudu oder Ghusl. Und davon ist auch das Gebet. So wer unfähig ist, die Pflicht stehend zu beten, wer unfähig ist, das zu machen, ja, der betet sitzend. Wenn er dazu unfähig ist, betet er liegend. Und in Sahih al-Bukhari von Umran ibn Husayn, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Bete stehend. Wenn du dann nicht kannst, dann sitzend. Wenn du nicht kannst, dann auf einer Seite, ja, nicht liegend. Ja? Und wenn er zu all dies nicht fähig ist, dann bewegt er seinen Kopf oder betet mit seinem Herzen. Ja, nicht, wenn er gar nichts mehr bewegen kann. Ja? Und das Gebet fällt von ihm nicht ab, nach der bekannten Aussagen der Gelehrten. Nach das Bekannte von den Aussagen der Gelehrten. Ja? Und davor ist auch Zakatul Fitr. Zakatul Fitr ist die Zakat, die man in Ramadan oder bis Ende Ramadan bezahlen muss. Ja? So wenn er, ja, einen Teil davon spenden kann, dann ist er dazu verpflichtet nach der richtigeren Aussage. Ja? Wenn er aber, wer aber fähig ist, einen Teil von dem Tag zu fasten und ist nicht fähig, den ganzen Tag zu fasten, dann ist er nicht verpflichtet zu dem Ganzen, ohne dass es eine Meinungsverschiedenheit gibt. Es gibt darüber keine Meinungsverschiedenheit. Wer nur einen Teil fasten kann, fastet nicht. Weil das Fasten von einem Teil des Tages ist keine Näherung bei Allah. Okay? Weil Allah azza wa jalla vor allem hier auch die Erleichterung gemacht hat, dass man das nachholen kann. Ebenso, wenn er fähig ist, einen Teil von einem Sklaven freizulassen bei der Kafara, wenn er eine Buße hat, dann ist er nicht verpflichtet, weil er kann ihm nicht, er kann den Sklaven nicht zur Hälfte teilen. Ja. Oder wenn er mehrere Sklaven hat, dann, ja, dann auf jeden Fall. Ja, nee, das ist ihm nicht verpflichtend. Ja. Was aber den betrifft, der das versäumt hat, in Hajj auf dem Berg von Arafat zu stehen, so kann er den Hajj weiterführen, in Muzdalifa und die Steine zu werfen und so weiter oder nicht. Ja? Oder beschränkt er sich nur auf Tawaf und Sa'i zwischen Safa und Marwa. Ja? Und vielmehr beschränkt er sich auf Tawaf und Sa'i und er tut so, als wäre er, als hätte er eine Umrah gemacht nach zwei Überlieferungen von Ahmad. Die bekanntere davon ist, dass er sich auf Tawaf und Sa'i beschränkt, weil das Schlafen in Muzdalifa und das Schmeißen von den Steinen, ja, und so weiter, es hängt alles mit der Stehen im Arafat zusammen. Und weil natürlich Arafat, das Stehen im Arafat, einer der Säulen von Hajj ist. Okay? Und Allah Azza wa Jalla hat nur befohlen, ja, dass man ihm gedenkt beim Mashar al-Haram, ja, und dass man für denjenigen, der in Arafa, der von Arafa kommt, yani alles, was nachher kommt, ha, hat Allah Azza wa Jalla mit das Zurückkommen von Arafa verbunden. So wird derjenige, der nicht in Arafa steht, ha, damit befohlen, wie genau derjenige, der Umrah macht, nicht befohlen ist, in Arafat zu stehen. Okay? Das ist das Ende von dem 9. Hadith. Wir verstehen davon, dass man, dass es wichtiger ist, die Verbote zu unterlassen, als dass man die Sunnan und die freiwilligen Taten einhaltet oder macht. Ja? Und dass man, dass Allah also eine Entschuldigung gegeben hat, ja, und eine Erleichterung gegeben hat, dass man bei den Gehorsamkeiten, bei den guten Taten nur so viel macht, wie viel man kann. Aber bei den Verboten und dass Allah Azza wa Jalla die guten Taten oder die Pflichten mit der Fähigkeit dazu verbunden hat. Aber bei den Verboten gibt es keine Entschuldigung, so muss man sich selber anstrengen und alles dafür tun, damit man sie unterlässt. Okay, das ist das 9. Hadith. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم